Erster lobt Gott in seinem heiligen Haus. Lobt ihn in seinem starken Himmel. Zweiter lobt ihn für seine großen Taten. Lobt ihn, weil er so groß und mächtig ist. Dritter lobt ihn mit dem Klang von Trompeten. Lobt ihn mit Harfen und Zithern. Vierter lobt ihn mit Trommeln und mit Tanz. Lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flöten. Fünfter lobt ihn mit lauten Zimbeln. Lobt ihn mit hellen Zimbeln. Sechster, alles, was atmet, soll Gott loben. Lobt Gott.